Some of you, einige von euch, some of you thought that I forgot yesterday. Die dachten vielleicht, dass ich irgendwas vergessen habe von gestern. I didn't. Ich habe es nicht vergessen. I didn't. Is my iPad up there? Bitte? My iPad is down. No. No. No. No. No, it's not. No, it's not. It's not. I didn't. Ich hab's nicht vergessen. But at least I know why you're still here. Aber ich weiß letzten Endes, warum ihr noch hier seid. Right? Oder? You want to know who 666 ja, is? Ja, ihr wollt wissen, wer die 666 ist. One funny thing happened. Eine lustige Geschichte ist geschehen. This morning for 1 hour. Heute Morgen für eine Stunde. I was downloading from the Holy Spirit. Da habe ich heruntergeladen vom Heiligen Geist. What I thought he wants me to preach today. Wo ich dachte, okay, das ist es, was ich heute predigen soll. And I wrote it down. Und ich habe es niedergeschrieben. But then Reinhard had his session. Aber dann hatte Reinhard seine Session. And I discovered I downloaded his session. Und dann habe ich entdeckt, ich habe heruntergeladen seine Session. Also das war's. That's it. Except for the 666 man, he said everything. Genau, für diese 666 Sache, er hat alles gesagt. Außer der 666 Sache hat er schon alles gesagt. And I'm not kidding. Aber es ist wirklich kein Spaß. He said everything. Er hat alles gesagt. So I guess I have to do something new. So glaube ich, muss ich irgendwas Neues machen. Or not. Oder nicht. I should repeat some things. Einige Dinge soll ich wiederholen. Go back to some things apparently. Und vielleicht zurückgehen zu einigen Dingen. For some of you. Denn einige von euch. What I said before, it was like puzzles. Und es war für einige von euch so wie ein Puzzle. You knew probably it makes sense. Du weißt wahrscheinlich, es macht Sinn. But you didn't see the picture. Aber du hast das ganze Bild nicht gesehen. Just little puzzles. Sondern kleine Puzzleteile. So maybe today finally you will get. You will get. Vielleicht willst du heute. The whole picture. Das ganze Bild bekommen. Okay. Okay. But again, aber noch einmal, I know how it is in the Holy Spirit and with the Holy Spirit. Ich weiß, wie es ist im Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist. When you receive from him, wenn du von ihm etwas empfängst, some answers, einige Antworten, they will immediately rise up new questions. Dann werden die automatisch neue Fragen wieder aufwerfen. And it will go like that forever. Und das wird immer so sein. I mean forever. Für immer. The whole eternity, die ganze Ewigkeit, will be filled with such conversations with the Holy Spirit. Die ganze Ewigkeit wird erfüllt werden mit solchen Konversationen mit dem Heiligen Geist. It's going to be amazing. Es ist erstaunlich. We're going to have a lot of questions. Du hast viele Fragen. And the Holy Spirit will keep his answers. Und der Heilige Geist wird give seine us wird uns seine Antworten geben. Give us the answers. Er wird uns die Antwort geben. And we'll be back saying, okay, but if you say that, then the next question is, and again, and again, and again. Und dann wirst du sagen, okay, diese Frage wurde beantwortet, aber es kommt schon wieder die nächste Frage auf. Und so wird es immer weitergehen. I love the fact that God is like a woman. Ich liebe die Tatsache, dass Gott so ist wie eine Frau. She's mysterious. Sie ist mysteriös. Who? A woman? Wer? Eine Frau? Yes, but also God. Ja, aber so ist auch Gott. She is so mysterious. Sie ist so mysteriös. Heresy! Heresy. Heresy. That God is a woman? I didn't say it. Dass Gott eine Frau ist? Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht gesagt. It would be wrong to say that God is a woman, es right? Es ist falsch zu sagen, Gott Why? Ist eine Frau. Warum? Because God is the Spirit. This is what the Bible says, right? Gott ist Geist. Das ist was die Schrift sagt. And the Spirit is sexless. Und der Geist ist ohne Geschlecht. Right? Richtig? So look at this. The first practical thing today. Schau, from me. Für mich heute das erste Praktische, was wir machen. Then stop thinking about God as a man, because he's not a man either. Und dann höre auf, über Gott zu denken als Mann, denn er ist auch kein Mann. This is idolatry. Das ist auch Götzendienst. You know what it is? Weißt du, was es ist? This is, you say, yeah, but isn't he? Aber du sagst ja, aber es heißt nicht er. Er ist doch ein Vater. And Jesus, isn't he a son? Und er, Jesus, ist er nicht ein Sohn? Yeah, God appears in the Bible. Ja, Gott erscheint as a father. In der Bibel als Vater. But also as a fighting mother. Aber auch als eine kämpfende Mutter. Look in the book of Isaiah. Schau im Buch Jesaja. A bear mother. Eine Mutter, die gebiert. Like a mother Russia. Oder so wie die Mutter Russland. Fighting for little birds. Die protecting kämpft, them. Die kämpft und beschützt sie. Right? Okay, I see you. Like, where are we heading to? Ich sehe schon, ihr schaut, okay, wo geht das jetzt hin? Wait. Warte einen Moment. We're talking about the church. Wir reden über die Gemeinde. But you see, to start the church practically. Aber um praktisch mit der Gemeinde zu beginnen, to become a church. Um eine Gemeinde zu werden. And mind me, to become a church. Und ich meine, um eine Gemeinde zu werden. To stop going to the church. Und aufhören, in die Gemeinde zu gehen. And start being a church. Und beginnen, eine Gemeinde zu sein. You have to go through some type of detox. Da musst du einige Dinge machen, die Detox, das heißt entgiften. In your mind. In deine Gedanken. And in your heart. Und in deinem Herzen. You see, the most important struggle in front of us. Der größte Kampf vor uns ist der. Today in the church. Heute in der Gemeinde. I mean the universal church. Ich meine jetzt die Gemeinde universell auf der ganzen Welt. The whole world. Auf der ganzen Welt. Is to fight against false theologies that we used to believe in our hearts. Das ist das, dass wir gegen falsche Theologien kämpfen, die in unseren Herzen sind. You can open the Second Corinthians. Du kannst den 2. Korinther aufmachen. For example, zum Beispiel chapter 10, das Kapitel 10. What we are supposed to do personally, you and me. Was wir persönlich tun sollen, du und ich. And what we are supposed to do as the church. Und das, was wir tun sollten als Gemeinde. Could you please read verses 4 and 5? Wir lesen 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Do you understand this? Versteht ihr das? There are strongholds. Das sind Festungen. Does it say strongholds? Ja, it says Festungen. Yeah. What strongholds? Strongholds. Was für Festungen sind das? Of the devil? Vom Teufel? Where? Outside in the world? Sind die draußen in der Welt? In the possessed people? Sind die bei besessenen Menschen? Yeah, sure. Ja, natürlich. But the worst strongholds. Aber die größten Festungen. Are mental strongholds. Sind die in den Gedanken. Strongholds of false philosophy and theology in your heart. Das sind falsche Gedanken und Theologien in unserem Herzen. And we have the proper military tools. Und wir haben die richtigen militärischen Waffen, to destroy the strongholds. Diese Festungen zu zerstören. Where? Wo? Obviously in you. Offensichtlich right? In dir selbst. This is the church. It is never about me. It is always about you, right? Es geht nicht um mich, es geht ja um dich. Let's fight against your strongholds. Jetzt kämpfen wir gegen right? Deine Festungen. Look at her. Schau sie an. Obviously she's got some problems. Sie hat wirklich Probleme. Right? Look at him. Oder schau ihn an. The hair of look. Die Haare, schau dir die da. Obviously he's got some issues. Er hat irgendwelche Probleme. Not me. Nicht ich. So next practical thing. Nächste praktische Sache. Always fight against mental strongholds. kämpfe immer gegen mentale Festungen. And the strongholds of false theology, und, lies. Und die gegen falsche Theologien und Lügen. Pretending to be the word of God. Die vorgeben, das Wort Gottes zu sein. Where? Wo? Always in yourself. Immer in dir in selbst. You, not in others. Dir, nicht in anderen. Do you understand? Verstehst du das? When you are free of the strongholds. Wenn du frei bist von diesen Festungen. What happens? Was geschieht? You have jealous people, dann, jealous brothers and sisters around. Dann hast du eifersüchtige Brüder und Schwestern rund um dich. Looking at you and saying like, how? Du sagst, okay, wie? What happened to you? Was ist mit dir geschehen? How do you finally have it? Wie hast du das bekommen? What, the peace? Was, den Frieden? The freedom. Die Freiheit. You know? Okay, wisst ihr, von was ich rede? Do you remember how Reinhard started hast du today? Kannst du dich erinnern, wie Reinhard heute begonnen hat? He said, I don't know how to explain it again, because it is simple. Ich weiß nicht, wie ich es noch erklären soll, denn es ist so einfach. But what is the problem? Was ist das Problem? That we received, dass wir empfangen haben, very complicated, ziemlich komplizierte lies, Lügen, so many of them, so viele davon, that we are intoxicated, dass wir wirklich vergiftet sind, like drug addicts, so wie Drogenabhängige. But we are, aber, sometimes subconsciously, aber wir sind, we are religious addicts. Wir sind nämlich religiös abhängig. So we have to go through the proper detox. So brauchen wir wirklich die Entgiftung. We have one sister. Wir haben eine Schwester hier. Who after Friday sessions and Saturday sessions, die nach Freitag und Samstag Session, was like, I think I understand everything. Die hat gemeint, ich glaube, ich verstehe alles. But then last night in the hotel, aber letzte Nacht im Hotel, we had a real beautiful church. Wir hatten eine wunderbare Gemeinde. People drunk. Die Leute haben getrunken. Just kidding. Nee, Spaß. But they suddenly acted like drunk. Aber sie right? haben sich so aufgeführt wie Betrunkene. You know who you are. Ihr wisst, wer das war. Someone even said they are worse than Brazilians. Und irgendjemand hat gesagt, sie sind ja schlimmer wie die Brasilianer. So what do you mean worse? Better than Brazilians. Die sind besser wie die Brasilianer. Austrians were they? Österreicher waren das. Louder than Brazilians. Die waren lauter wie Brasilianer. Late in the night. Und spät in der Nacht. But people were sharing Christ. Aber die Menschen haben Jesus mitgeteilt. Come here. And this sister with und diese her Schwester husband mit ihrem Ehemann, mit Christian, started asking me some questions. Die hat mir einige Fragen gestellt. She was like, yeah, I got everything, ja, but ich habe just alles empfangen, aber da habe ich noch eine Frage. I have just a small question. Ich habe nur eine kleine Frage. Then another one. Und dann eine weitere. Then another one. Und noch eine. Then another one. Und wieder eine. You see, that was the next session. Genau, das war schon die nächste Session. But then it turned to be the Christian conference. Und dann hat es sich wieder gedreht um die christliche Konferenz. How? Wie? Because brother Tim, sitting down der here, Bruder Tim, der dort sitzt, suddenly said, you know what, I have a word for you. Der sagt plötzlich, du, ich habe ein Wort für dich. She was turned into tears by the Holy Spirit in seconds. Sie hat in Sekunden right? Tränen bekommen, und zwar inspiriert durch den Heiligen Geist. So after 2 days of Reinhard's and mine teaching, nach 2 Tagen von Lehre von Reinhard und von meiner Lehre, and finally after a couple of sentences from the prophet, und einige Sätze von dem Propheten, she said, oh! Da sagte sie, actually, could you tell them in German, what was your reaction when you finally got it? Als du plötzlich diese Offenbarung bekommen hast. So wie er eben jetzt auch gesagt hat, wo ich dann dieses, ich ich habe ihn wirklich angeguckt und habe einfach nur gesagt, hey, es ist so einfach. Ich so darf easy. Einfach sein. Ich darf einfach sein und ich darf da Zeugnis sein und mit meinen Gaben mich zeigen und sein, wo ich bin. Ich muss nicht berufen werden, um im Lobpreis zu singen oder meine Hände auf jemanden zu legen in einer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, systematischen Verein. Ja. Sondern ich darf einfach sein in meiner Arbeit, im Supermarkt, mit meinem Mann, zu Hause, beim Schlafen. Ich darf einfach sein und das möchte ich euch weitergeben. Mhm. Ihr müsst nichts produzieren, weil Gott wird es euch schon zeigen. Mhm. Amen. Yeah. Have no idea what she said. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt erzählt hat. But it was the truth and the truth only. Aber es war die Wahrheit und nur die Wahrheit. Can you feel it? Ja. Now listen. What is the church? Was ist die Gemeinde? The church is a marriage. Die Gemeinde ist eine Ehe. What is the new covenant? Was ist der neue Bund? Is the marriage covenant. Das ist ein Bund einer Ehe, ein Ehebund. I mean, first of all, it is the covenant between Father and His Son. Zuerst einmal ist es der right? Bund you know zwischen this. Dem Vater und dem Sohn. Das you wisst, know this. Ihr wisst das. Thanks be to God, we are not the side of the covenant. Danke Gott, dass of wir nicht die zweite Seite von dem Bund sind. Because we would lose it again. Denn wir hätten schon wieder verloren. But one side is Father. Die eine Seite ist der Vater. And another side is His Son. Und die zweite Seite ist sein Sohn. The same God. Derselbe Gott. Faithful. Treu. Thank God. Danke Gott. Nothing to do. Nichts zu tun. Nothing to do. We have nothing to do. We have nothing to wir do to keep the covenant. Okay, wir haben nichts damit zu tun, dass wir diesen Bund halten. Will we finally get it? Werden wir es endlich kapieren? You don't have to do anything musst, to keep it. Du musst nichts dazu tun, dass du diesen Bund hältst. So, did she say what I said to her finally? Hat sie gesagt, was ich zu ihr früher gesagt habe? When I told you about Philippians. Dann habe ich dir über Philippa erzählt. Did you say it? No. Oh, very good. I'm going to say it. Okay, ich werde das jetzt sagen. Next practical thing from me, and mind me, please, I am not joking. Und die nächste praktische Sache, die ich euch sage, und denkt daran, ich mache keinen Spaß. What you are supposed to do, was du tun sollst, to finally live according to the new covenant, dass du leben sollst, so wie es im neuen Bund dasteht. One and two, und das zweite, to finally be the church and have the church. Und das zweite ist, dass du die Gemeinde sein sollst und die Gemeinde haben sollst. And you be careful now, please, because I am talking to you, to one person. Und jetzt spreche ich zu dir, zu einer Person. To you, sister. Zu dir, Schwester. To you, brother. Zu dir, Bruder. To all of you, but personally. Zu allen von euch, aber ich spreche zu dir persönlich. I am going to give you. Ich gebe dir. The most practical things. Das Praktische überhaupt. Actually, one thing. Eine Sache. I am going to tell you what to do. Ich sage dir, was du tun sollst. And to, I will give you just a couple of sentences. Actually, one sentence from the Bible. Und ich gebe dir einen Satz aus der Bibel. And everyone here will know something different. Und jeder von uns wird irgendwas anderes verstehen. Would you like to see it? Möchtest du das erleben? Holy Spirit magic. Heiliger Geist Zauberei. How is it possible? Are you going to at once to speak all of you? Also ich spreche für alle von euch. But I will tell very specific things aber, to everyone of you. Aber ich sage damit spezifische Dinge für jeden einzelnen von euch. Okay? So okay. Now stop listening to me as the church. Und jetzt hör auf, mir zuzuhören als Gemeinde. And start listening to me as one person. Und jetzt beginne als einzelne Person mir zuzuhören. Okay? Okay? So, what are you supposed to do? Was sollst du tun? Listen to me. It is the most biblical answer I can give you. Hör mir zu, das ist die biblischste Antwort, die ich dir geben kann. What to do? Was du tun sollst. You ready? Seid ihr bereit? Holy Spirit, flow! Heiliger Geist, fließe! Do whatever you want to do. Mach immer, was du tun willst. Mach, was du tun willst. What? Was? I can see it in some faces. Ich kann einige Gesichter sehen. Some of you are like, this is so selfish. Das ist so selbstsüchtig. Others are like, andere sagen, this is it. Das war's schon. This is stupid. Usually I do whatever I do. Verrückt, ich tue, was ich tun soll. No. Listen to me again. Hör mir genau zu. And then I'm going to repeat it again. Und dann werde ich es wiederholen. Through the proper scripture. Eine Schriftstelle. Do whatever you really want to do. Tu, was immer du wirklich tun willst. Still some faces like, okay, now. Einige Gesichter schauen immer noch so. What's the difference? Was ist der Unterschied? You see, I am supposed to say that. Ja, ich soll euch sagen, that you should act only according to God's will. Dass du nur etwas tun sollst, was mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Right? Richtig? This is what you are supposed to do, das right? Das ist das, was du tun solltest, richtig? But we are intoxicated. Aber wir sind vergiftet. By the teaching about acting according to God's will. Über die Lehre, die mit dem Wort Gottes übereinstimmen soll. So I can say it and it's going to be true. Ich kann sagen und es kann wahr sein. But many of you will not understand. Aber viele von euch werden es nicht verstehen. Why? Warum? For example, some of them think. Einige von euch denken. Because of the false teaching. Denn wegen dieser falschen Lehre. That God is a rapist. Dass Gott ein. Is a rapist. What is it? A rape. You know what a rape is? Forced violent sex. Ach so, okay, ein Vergewaltiger. Yeah. What do I mean? Was meine ich damit? People think that God's will looks like that. Viele meinen, Gottes Wille schaut so aus. This is the first stage. Like, not me! We are like, not, please, God, not me! And God is like, okay, okay. Sich, nein, ich nicht, Gott. Nein, okay, nein, okay, nicht. Okay. You, du. Stand up. Steh bitte auf. Why did you? Warum? Why did you? Warum bist du aufgestanden? Because I said so. Weil ich es gesagt Brother, habe. Brother, sit down. Ich sage, sitz nieder. You see? This is what we've been taught. Das ist das, was uns gelehrt wurde. This is the God's will. Das ist Gottes Wille. He orders. Er befiehlt dir was. Stand up, sit steh down, auf, go there. Go dorthin. Shut up. Und sei endlich ruhig. Say something. Sage jetzt etwas. This is so not true. Das ist nicht wahr. This is so about Satan, not about God. Das ist etwas über Satan, aber nicht über Gott. So practical teaching. Praktische Stop Lehre. It. Hör auf damit. Stop it. Hör auf damit. How, according to the Bible, wie, und zwar übereinstimmend mit der Bibel, the process of revealing the will of God looks like. Wie der Prozess ausschaut, dass wir uns dem Willen Gottes hingeben. Please open. Öffne. Letter to Philippians. Den Philipperbrief. In the letter to Philippians, im Philipperbrief, open chapter 2. Öffne das Kapitel 2. And again, I ask you, Holy Spirit. Und ich bitte dich, Heiliger Geist. Only you can reveal it. Nur du kannst es offenbaren. If you want to have this aha, wenn wow, du dieses question. Aha-Erlebnis haben willst. That Renate had. Das die Renate hatte. This might be. This is it. Das ist es. Look. Schau mal. Philippians 2:13. What does it say in German? Philipper 2, Vers 13 sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Do you understand? Versteht ihr das? Do you understand? Versteht ihr das? If not, Holy Spirit, set them free now. Und Heiliger Geist, wenn this nicht, dann is the setze sie set frei. Them free das now, ist die Befreiung, please. Bitte. Set them free now. Setze sie frei jetzt. When God wants you to do something, wenn Gott will, dass du etwas tust, remember, first of all, erinnere dich, das Erste, he created you to do this. Er hat dich erschaffen, es zu tun. You are able to do this. Du bist fähig, das zu tun. Deep inside, tief in dir selbst. This is what you want to be and what you want to do. Das ist etwas, was du tun willst und was du tun möchtest. Do you understand? Verstehst du das? But then, aber dann, God wants still wants you to do something, to become somebody. Gott will aber, dass du etwas tust oder jemand wirst. So what's he doing? Was macht er? He's sharing with you his heart. Er teilt sein Herz mit dir. Wie? Touching gently your heart. Indem er dein Herz sanft berührt. Please, Holy Spirit, do it for some of us right now. Und Herr, Heiliger Geist, bitte tu es für einige von uns gerade jetzt. When Jesus said, please, be according to my heart. Und Jesus sagte, sei übereinstimmend mit meinem Herzen. The Bible says that David was a man according to God's heart. War ein Mann Gottes nach seinem Herzen. A sinner? Ein Sünder? Sinner? Sünder? Yes. Ja. In the Old Testament? Yes, this is what the Bible says. Im Alten Testament, ja, das ist, why? Was die Bibel sagt. Warum? Because he didn't trust his heart. Denn er hat seinem Herzen ever nicht vertraut, niemals. Being a sinner, ein Sünder, always were coming back to Father. Ein Sünder, er ist immer wieder zurückgekommen zum Vater. Asking him for action again. Und er hat ihn immer wieder gefragt für eine neue Handlung. Heart to heart. Und zwar, es war eine Herz human heart zu Herz Beziehung. Ein human heart Herz to God's heart. Zu Gottes Herz. Do you understand? Versteht ihr das? His heart, sein Herz, is beating, schlägt in a unique rhythm. In einem universellen Rhythmus. Especially for you. Speziell für dich. Remember me on Friday saying that I don't know about you. Erinnere dich daran, am Freitag habe ich gesagt, ich kenne dich nicht. I don't know whether God loves you. Ich weiß nicht, ob Gott dich liebt. But I know that he loves me. Aber ich weiß, er liebt mich. And that I am his favorite. Und ich bin sein Liebling. And then Reinhard was like, no, I'm his favorite. Und dann sagt Reinhard, nein, ich bin sein Lieblingskind. The best. Das Beste. Gospel preaching ever. Das war die beste Evangelisation jemals. Next practical thing. Nächste praktische Sache. Quarrel publicly. Öffentlicher Streit. Who's God's favorite? Wer ist Gottes Liebling? In front of pagans. Und zwar das in front von Heiden. They'd be like, what? What's going on? Crazy people. Verrückte Leute. Some of them will get jealous. Einige werden eifersüchtig. You see, because God is God, denn weil Gott ist, he can have me as his favorite da kann son, er mich haben als seinen Lieblingssohn, and you as his favorite und daughter, auch dich als seine Lieblingstochter. Do you understand? Versteht ihr das? His heart, sein Herz, is so almighty, ist so allmächtig, that can beat in different rhythms, dass er in verschiedenen Rhythmus schlagen kann, for everyone für of jeden us von uns. Do you understand? Versteht ihr das? Let's go. So he touches your heart with his heart. Das heißt, er berührt dein Herz mit seinem Herz, inviting you, und indem er dich einlädt. Look at this verse. Schau diesen Vers an. First, zuerst, what he does, he is trying to create the desire in you. Zuerst will er, dass dieser Wunsch in dir selbst entsteht. Firing you up. Indem er dich anfeuert. It's like a fragrance in the air. Es ist so wie ein Duft in der Luft. A good smell. Ein guter Geruch. His, you know, his will is like a perfume. Sein Wille ist so wie ein Parfüm. And the word of God is actually describing his will as a perfume. Und das Wort beschreibt auch seinen Willen als Parfüm. As a good meal. Als ein gutes Essen. This is what Jesus said. Das ist das, was Jesus sagt. This is what I eat. Das ist das, was ich esse. What? Was? My Father's will. Meinem Vaters Willen. This is my real food. Das ist meine echte Nahrung. Okay, so now. There's this fragrance around you. Da ist dieser Duft rund um dich. And you're like, I want more of this. Und du sagst, oh, ich möchte mehr davon. So you start walking. Da beginnst zu gehen. Wohin? Wherever you want. Wo immer du hingehen willst. Because you can make mistakes. Denn du kannst Fehler machen. Do you understand? Verstehst du das? Acting according to the will of God is not being not mistaken. Und das heißt, wenn du auch im Willen Gottes wandelst, heißt das noch lange nicht, dass du keine Fehler machst. Do whatever you want. Was immer, was du tun willst, tu es. Looking after him. Und schau nach ihm. Looking for him. Schau auf ihn. Walking after him. Geh ihm nach. Where is he leading you? Wohin leitet er dich? With this fragrance. Mit seinem Duft. No, he's not here. Andere Richtung. Oh, it's here. Oh, it's all here. All right, that's him. Das bin ich. Why am I here? Warum bin ich da? Why do you smell so well? Warum riechst du so gut? And Jesus is saying, do something for him, love him. Und die Jesus sagt, liebe ihn, tue serve etwas für ihn, diene ihm. Serve him. Diene ihm. How? Wie? Last night I told you, every one of us is a ministry. Und ich sagte euch letzten Abend, jeder von uns ist ein Dienst. Didn't I? Habe I did. Nicht gesagt? Ja. This is what Reinhard said das ist das today. Was Reinhard heute auch gesagt you hat. Have your ministry. Du hast bereits deinen Dienst. I would say you are. Und ich würde sagen, du bist der Dienst. The very unique ministry. Und zwar der einzige, einzigartiger Dienst. But many of you, aber viele von euch, even after the last preaching, auch nach der letzten Lehre, were still like, so what is my gift? Und die fragen immer noch, was ist jetzt meine Begabung? Was which one from Romans? Was von dem vom Römer? Or maybe from Corinthians? Oder vielleicht aus dem Korinther? Or maybe I don't know. Ich weiß es noch immer nicht. What is this guy who's with this laugh? Wo ist der Mann mit dem Lacher? I mean, listen. Hör zu. First of all, das erste Mal, you can serve Reinhard and Debbie. Du kannst dem Reinhard und der Debbie dienen. As the mobile sound. Mit diesem mobile sound. There you go. Mach es. But you see, many times. Aber oft ist es so. I was a witness of something of horrible things in the church, the so-called church. Ich war ein Zeuge von schrecklichen Dingen in der sogenannten Gemeinde. People as a crowd pretending. Die Menschen als Menge, sie haben vorgegeben. That they have this strange gift of Holy Spirit's laughter. Dass sie diese seltsame Gabe haben vom Heiligen Geist lachen. You know what I'm saying? Wisst ihr, von was ich rede? I'm not saying that you cannot have this originally from the Holy Spirit. Ich right? sage nicht, dass du das nicht original vom Heiligen Geist bekommen kannst. But at least some of you, aber einige von euch, you saw this, right? Ihr habt es gesehen. This guy in front, der Mann, der vorne steht, fulfilled with something, voll mit etwas, walking like, right? Yeah. And people lying down, und like, yeah, like, yeah, this is wieder. Holy Spirit actually putting me down. Yeah, das ist der Heilige Geist, okay. And he was good. I was not. Ich war gut, ja. I was, and then everybody pretending, yeah, this is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. Revival. Erweckung. Actually, here you have the original gift. Hier habt ihr die originelle Gabe. You know what I mean? He really makes you laugh. Er bringt euch zum Lachen. Come on, laugh. Lach mal. No, I mean. No. You won't laugh at the church? Du darfst nicht lachen in der Gemeinde. Ask the Holy Spirit. Frag den Heiligen Geist. Who's here with such a gift? Wer ist da mit so einer Gabe? Or maybe with stand-up gift. Oder mit. To be a comedian. Okay, oder du hast eine Gabe, dass du dich aufführst wie ein Komödiant. Right? There you go. Mach es. Why do we always have to expect God to be our servant? Und warum glauben wir immer, dass Gott unser Diener ist? Jesus is the Lord. Jesus ist der Herr. He's done everything on the cross. Er hat alles getan am Kreuz. He gave us everything in the new covenant. Er hat uns alles gegeben im neuen Bund. Now we are supposed to take it. Nun sind wir aufgefordert, es zu nehmen and give to others. Und es anderen weiterzugeben. It's our job, not his. Das ist unsere Arbeit, nicht seine. Not the Holy Spirit's job. Und das ist auch nicht die Arbeit des Heiligen Geistes. Certainly not Father's job. Auch nicht die Sache des Vaters. Do you understand what I'm Versteht saying? Versteht ihr, was ich sagen will? So, back to Philippians 2:13. Wir gehen weiter zurück zum Philipper 2, Vers 13. When you feel this gentle invitation, und wenn du fühlst diese sanfte Einladung, and you go after it, und wenn du das dann machst, you are more and more convinced, dann wirst du mehr und mehr überzeugt sein, that this is something that you really want to do, you desire it. Das ist etwas, was du wirklich tun willst, du verlangst es. But your desire is pure. Und dein Wunsch ist aber rein. It's not selfish. Es ist nicht selbstsüchtig. This is how you recognize the will of God. Da erkennst du den Willen Gottes. And distinguish the real God's desire in you. Und du musst unterscheiden Gottes Wille in dir. Between God's desire and your own desires. Und du musst unterscheiden zwischen Gottes Wunsch und deinem eigenen Wunsch. Remember, God's desire in you. Gottes Verlangen in dir. Always is looking for somebody else's good. Der will immer, dass es jemanden anders gut geht. Is never selfish. Und er ist nie selbstsüchtig. Never selfish. Niemals selbstsüchtig. There is no gain for you in the thing that you want to do. Es gibt keinen Grund für das zu tun, was du tun willst. Is it clear enough? Ist das klar genug? You see, we usually are happy sind normalerweise glücklich, when we expect something for us. Wenn wir etwas für uns erwarten. So this has to be something miraculous. Das muss etwas a miracle. Das muss ein Wunder sein. That you enjoy and cannot wait for something. Dass du es genießt und nicht warten kannst. That you will do. Dass du tun willst. Putting your effort in some actions. Dass du deine Begeisterung in etwas hineingibst. And you will have no gain for you out of it. Und du hast daraus keinen Verdienst. Except for the joy. Nur die Freude, of giving to somebody else. Etwas anderen weiterzugeben. Do you understand? Versteht ihr das? Watchman Nee. This is the Chinese teacher. Ja, das ist ein chinesischer Lehrer. One of my favorite teachers ever. Einer meiner Lieblingslehrer überhaupt. Once described it this way. Der hat es einmal so beschrieben. When God is inviting you, wenn Gott dich einlädt, to act according to his will, gemäß seinem Willen etwas zu tun, it is like a flirt. Dann ist es so wie ein Flirt. Then you land in the bed. Dann landest du im Bett. And it's wonderful. Und das ist wunderbar. And you got pregnant. Und du wirst schwanger. You want to give birth. Du möchtest die Geburt geben. To the new thing. Für diese neue Sache. But then you have to wait for the birthday. Aber dann musst du warten auf den Geburtstag. Some Christians. Einige Christen. Know chapter 2. Die kennen das Kapitel 2. Verse 13. Den Vers 13. They know that they were invited. Sie wissen, sie sind eingeladen. To find God's will, they have to search in their hearts. Und sie sind eingeladen, den Gottes Willen in den Herzen zu suchen. Asking, what do I really want to do? Und die fragen sich, was will ich wirklich tun? But then finally, when they have it, und dann, wenn sie es haben, they want to do it immediately. Und dann wollen sie es sofort haben. Stop it. Hör auf damit. Look at the second part of the verse. Schau den zweiten Teil des Verses an. God is going to cause in your heart. Gott will in deinem Herzen the desire, den Wunsch hervorbringen, but then will show you, aber dann wird dir zeigen, how to do the thing you desire to do, wie du das tun sollst, auf was du dich vorbereitest oder was du selber machen willst. What includes also when to do this. Aber das inkludiert auch, wann es geschehen soll. Do you hear me? Hast du mich gehört? Last night, letzte Nacht, Renate, Renate, this beautiful lady from Germany. Sie wunder, no, she's from Austria. Okay. Diese wunderbare Dame aus Deutschland, sie ist aber aus Österreich. Okay. We know where you're from, right? Wir wissen, wo du her bist. This is our little secret. Das ist unser kleines Geheimnis. Look at her. She doesn't look Austrian. Schau sie an, sie schaut nicht aus wie eine Österreicherin. She doesn't look German. Sie schaut nicht deutsch aus. Doesn't matter. Doesn't matter now. Ist egal. You see, when she got last night, als sie letzte Nacht what the church is, draufgekommen ist, was die Gemeinde it ist, is like a marriage. Das ist so wie eine Ehe. The church is Christ's wife, die right? Gemeinde ist die Frau von Christus. And Christ is a husband. Und Christus ist der Ehemann. So where do you have the perfect illustration? Wo hast du die perfekte Illustration davon? Of the perfect church. Von der perfekten Gemeinde. Look at any good Schau, marriage. Ob du eine gute Ehe findest. Look at any really good marriage. Schau dir wirklich eine gute Ehe an. Healthy marriage. Eine gesunde Ehe. Do they have the deal? Haben sie diesen Deal? Listen, honey. Hör mal, Liebling. So we're going to have sex. Wir werden Sex haben. Every Sunday. Jeden Sonntag. In the evening. Am Abend. Good reaction. Gute Reaktion. When do you have sex? Wann hast du Sex? Well, healthy is to have sex whenever you want. Gesund ist es, Sex zu haben, wann immer du es willst. You women of German-speaking countries. Ihr Frauen aus den deutsch sprechenden Ländern. Have been lied so heavily. Ihr wurdet so heftig angelogen. Mm. I love many works of Martin Luther. Ich liebe viele Arbeiten von Martin Luther. Even something from Zwingli. Auch einiges von Zwingli. And even something from Calvin. Und auch einiges von Calvin. But also my God. Aber auch mein My God. My God. Mein Gott. How they lied as well, especially about women. Wie sie auch gelogen haben, speziell über Frauen. Another practical example. Ein anderes praktisches Beispiel. Many of you, and this is something that Holy Spirit revealed to me. Und einige von euch, und das ist etwas, was mir der Heilige Geist offenbart hat. I'm talking to women now. Ich spreche jetzt zu Frauen. And especially some elder women. Und speziell für ältere Frauen. You heard ihr in your churches. Ihr habt in euren Gemeinden oder Kirchen gehört, that you have to have sex with your husband. Dass du Sex haben musst mit deiner Frau. Like a slave. Wie ein Sklave. Actually, they didn't preach it. Vielleicht haben sie nicht so gepredigt. Right, they didn't use the word. Vielleicht haben sie das Wort nicht so verwendet. But this is how you felt about it. Aber so habt ihr euch gefühlt. Right? Richtig. Saying this is the word of God. Denn sie haben gesagt, das ist das Wort Gottes. Oh, in the name of Jesus, shut up. Im Namen Jesus, seid ruhig. Shut up. Seid ruhig. Do you want me to show you the word of God? Soll ich dir das Wort Gottes zeigen? Please open with me 1 Corinthians 7. Öffne mit mir 1. Korinther 7. Do you have it? Haben wir es? Usually what you heard was the first sentence in the fourth verse. Was ihr gehört habt, ist wahrscheinlich der erste Satz im vierten Vers. First sentence, can you ja. Die read Frau it? Verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleichweise verfügt auch der Mann. First oh, sentence. Okay, sorry. Seven, okay. Four, first sentence. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren eigenen Leib, you see it? Sondern der Mann. Who's got the power over your body? Wer hat, woman. Wer hat die Kraft oder die Macht über Who? Euren Körper? Wer? Who? Wer? Your husband. Dein Mann. Can you see the next sentence? Kannst du dann auch den nächsten Satz sehen? Please read it out. Ich lese es jetzt. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. So I as a husband, so ich als Ehemann, in the bedroom, im Schlafzimmer, yeah. I'm like, to my wife, ich gehe zu meiner Holy Frau, Holy Spirit, oh. Make them free finally. Give them beautiful marriages. Und Herr, ich bitte Sie, mach sie frei, gib ihnen wunderschöne Ehe. I'm like Maja. Ich bin like ein Magda. Magda, okay. Yeah, I call her Maja. Yeah. This is my wife. Okay, ich gehe zu Magda. Yeah, I'm like according to the first sentence ich of this verse. So wie beim ersten I'm Satz. Like, you know, I have the power over your body. Weißt so du, get naked. Ich habe die Macht über deinen Körper, also zieh dich aus. And lie down on the bed. Und leg dich aufs Bett. And am approaching. Und ich komme schon. But she says, aber sie sagt, 1 Corinthians 7:4. Sie sagt, 1. Korinther 7:4. Get naked as well. Zieh so I'm like, auch sure. And then she says, and now stand in the corner and look at me. Und dann sagt sie, okay, stell dich in die Ecke und schau mich an. I mean, what is the, what does it say in your Bible? Was steht da in deiner Bibel? Sondern der Mann gleicherweise verfügt aber auch nicht der Mann über sich selbst, sondern die Frau. Does it say that husband has the power over his wife's body? Sagt es nicht, dass does it say it? Der Mann die Macht hat über den Körper seiner Frau? But does it say it also aber that es sagt auch, the wife, you see? Dass die Frau die Macht hat über den Mann. Where are them lying preachers now? Wo sind jetzt diese lügenden Prediger? Where are you? Wo seid ihr? Lying for so many generations to wives. Ihr habt so viele Generationen Frauen angelogen. One fellow in Poland. Ein Bursche in Polen. Sorry. Tut mir leid. I just hate religion. Ich hasse einfach die Religion. I hate it. Ich hasse es. One guy in Poland said. Ein Bursche in Polen hat gesagt. Why do you preach this? Warum hast du das gepredigt? Why do you preach this? Warum predigst du das? My wife is always ready to have sex with me. Meine Frau ist immer bereit, mit mir Sex zu haben. But now she makes me to eat salads. Und jetzt macht sie was? To eat salads. Und jetzt will sie, dass ich Salat esse. Because she learned. Denn sie hat gelernt. That she has the power over my body. Dass sie auch die Kraft hat über meinen Körper. German speaking Christian women. Deutsch sprechende christliche Frauen. Stand up. Steht auf. The health of your husbands is in your power. Die Gesundheit deines Ehemannes ist I'm in like deiner a, Kraft. I'm like a Polish Reinhard Bonke right ich now. Bin so wie ein polnischer Reinhard Bonke. Women stand up. Frauen steht auf. Fire of the Holy Spirit upon Feuer you. Feuer des Heiligen Geistes auf euch. I love him. Ich liebe ihn. But he's dead. Aber er ist tot. I talked to you about legalism last night. Ich habe letzte Nacht gesprochen über Gesetzlichkeit. How Paul hated legalism, you remember it? Wie der Paulus Gesetzlichkeit hasst. How cold he was writing to Galatians. Wie kalt er war, wie er den Galatern geschrieben hat. Why? Warum? Because you see, anything denn du siehst, alles, that is trying to get to your bed, alles, was dich versucht, ins, to your bed, to your marriage bed, alles, was versucht, together, dich auf dein Ehebett zu bringen, wenn du gemeinsam schläfst, is adultery, right? Das ist adultery. When you cheat on your husband or okay, that's Ehebruch, right? We had this lady, maybe she is here tonight, this evening, I don't know. Ich weiß nicht, ob die Frau da ist heute Abend. She was so surprised. Sie war so überrascht. The Catholic lady. Diese katholische Frau. She at least with the Catholic background. Sie hatte einen katholischen Hintergrund. The one who asked me, die Frau, die mich gefragt hat, why can't I pray to Jesus through Mary? Warum kann ich nicht zu Jesus beten durch Maria? And I answered, ich habe geantwortet, why don't you make love with your husband loving another man? Warum hast du nicht Sex mit deinem Ehemann, indem du einen anderen Mann liebst? You know what I mean? Versteht ihr, was ich meine? No one can stand between you and Jesus. Niemand kann stehen zwischen dir und Jesus. And Jesus is the open gate. Denn Jesus ist die offene Tür to Father. Zum Vater. Anything that is trying to get inside, in between you and God, is adultery. Alles, was zwischen dir und Gott steht, ist Götzendienst. Do you understand? Versteht ihr das? You cheat on God. Denn du betrügst Gott. You cheat on Jesus. Du betrügst Jesus. Anything that is trying to get in between. Alles, was versucht, zwischen Gott und dich hineinzukommen. Breaking the relation between the church and Christ. Das bricht auch die Verbindung zwischen der Gemeinde und Christus. Is adultery. Alles ist Götzendienst. But adulteress is the church. Aber Götzendienst, adulteress ist Ehebruch, ist the church. Yeah, and the church becomes adulteress. Und die Gemeinde wird ehebrüchig. I know it's painful, but do you understand me? Aber ich weiß, es ist schmerzhaft, aber verstehst du mich? So, what is legalism? Das heißt, was ist Gesetzlichkeit? Another practical thing. Noch eine praktische Sache. It is making you, the church, a whore. Und Legalismus bringt dich dazu, die Gemeinde, dass du eine Prostituierte bist. This is part of the secret of the greatest Babylon whore from the Bible. Das ist Wahrheit von der größten Hure, nämlich Babylon. You remember John looking at this whore? Erinnerst du dich, als Johannes diese Hure gesehen hat? Whose name is the Great Babylon? Der Name ist das große Babylon. How shocked he was? Wie er schockiert war. You remember the scene from the Book of Revelation? Könnt ihr die Szene nachvollziehen im Buch der Offenbarung? Read it later. Lest es später. He's shocked. He's crying. Sein Schock like, war so groß, dass er geweint hat. Well, who is this whore? Denn wer ist diese Hure? And he knew who she is. Und er wusste, wer sie ist. It is the perverted church. Es ist die perverse Kirche. Not only the Catholic Church. Nicht nur die katholische Kirche. It is the church. Es ist die Kirche, who started being a prostitute. Die begonnen hat, sich zu prostituieren. Lying with false, terrible lovers. Die gelogen hat mit falschen, schrecklichen Liebhabern. Cheating on her husband. Die den Ehemann betrogen hat. Do you want to be a part of this movement? Möchtest du Teil sein von dieser Bewegung? Of cheating on Jesus? Dass du Jesus betrügst? Do you still want to support? Möchtest du das immer noch unterstützen? This cheating whore? Diese ehebrecherische Hure. I mean, this is what the Bible says. This is not like a bad word. Okay, das ist kein schlechtes Wort, sondern das ist das, was die Bibel sagt. Is he cursing? Fluche ich? Okay. A prostitute. Eine Prostituierte. But in King James it says a whore. So, König beim David heißt es eine Hure. How legalism is making the church a prostitute. Wie macht Gesetzlichkeit die Gemeinde zu einer Prostituierten? Taking her, the church, out of the relationship with Jesus. Indem sie die Gemeinde herausnimmt aus der Beziehung zu Jesus. The real one. Dem echten. And telling her, the church. Und sie sagt der Gemeinde. If you want to have the perfect marriage life with Christ. Wenn du das perfekte Eheleben hast. Haben willst mit Christus. First, you have to fulfill some conditions. Da musst du zuerst einige Bedingungen erfüllen. One condition. Eine Bedingung. Two conditions. Zwei Bedingungen. But without them, ohne die, you're not going to have a good marriage with Christ. Da wirst du keine gute Ehe haben mit Christus. This is legalism. Das ist Gesetzlichkeit. Do you understand? Versteht ihr das? Whatever. Was immer. Is taught. Was immer gelehrt, in your church, to was, you, was immer gelehrt wird in deiner Gemeinde, through Internet, durch das Internet, YouTube-Channels oder YouTube-Kanäle, saying that you have to do something. Die dir sagen, dass du etwas tun musst. You know, fulfill some conditions. Dass du irgendwelche Bedingungen erfüllen musst. To finally have a good relationship. Damit du letztendlich eine gute Beziehung hast. Personally or as the church. Oder als Gemeinde. With Christ. Mit Christus. This is the witchcraft I was talking das, last night. Das ist die Zauberei, von der wir gestern Abend geredet haben. And this witchcraft can turn a healthy church. Und diese Zauberei kann eine gesunde Gemeinde into a witch. In eine in eine Hexe verwandeln. The mystery of Great Babylon. Das Geheimnis vom großen Babylon. You see, for us, we are born again. On the cross. Für uns ist es so, wir sind von neuem geboren am Kreuz. Personally. Persönlich. And as the church. Und als Gemeinde. Maybe I'll have some time and we'll expand on it later. Vielleicht können wir später noch darüber reden. But now let me leave it like that. We are born again. We are saved. Das heißt, wir sind errettet. First justified. Wir sind gerechtfertigt. Saved. Gerettet. Given everything from uns God. Uns wurde alles von Gott gegeben. We are born as the new creation. Wir sind geboren als neue Schöpfung. On the cross. Am Kreuz. Personally. Persönlich. And also the church is born, was born on the cross. Und auch die Gemeinde. Not later. Wurde geboren am Kreuz. Not later. Nicht später. Not during the Pentecost. Nicht während Pfingsten. Not on the Pentecost nicht day. Am Pfingsttag. On the cross. Sondern am Kreuz. If we have some time, I will show you proper scriptures. Wenn wir noch Zeit haben, möchte ich euch Schriftstellen zeigen. Saying die sagen, that Christ, dass Christus, before he became our husband, bevor er unser Ehemann wurde, was our mother. War er unsere Mutter. Who gave a birth die to nämlich us. Die Geburt gab für uns. What? Was? How could he? Wie kann er? What? Be a mother to the church? Wie kann er eine Mutter sein für and die Gemeinde? And then how can he become a husband? What's going on? Wie kann er dann ein Ehemann werden? Was ist da los? Basically, and this is very important. Und das ist jetzt die Basis. Das ist sehr wichtig. It started with Adam and Eve. Es hat begonnen mit Adam und Eva. You see, Adam was Eve's husband, wasn't Adam he? War der Ehemann von Eva. Wasn't he? Oder nicht? And she was his daughter. Und sie war seine Tochter. He gave birth to her. Er gab ihr Geburt. How? Wie? She was taken out of him. Sie wurde aus ihm not heraus, as a woman. Sie wurde aus ihm herausgenommen, nicht als Frau. He didn't have a womb. Do you know what I mean? Er war nicht schwanger. Right? But God took out aber his rib Gott, out of him. Gott nahm seine Rippe heraus. And made a woman. Und machte daraus eine Frau. Why? Warum? It was the prophecy. Es war die Prophezeiung. About what? Über was? About the cross. Über das Kreuz. Look at new Adam sleeping on the cross. Und schau den neuen Adam an, wie er schläft am His Kreuz. His side being open. Seine Seite wurde geöffnet. And out of this side. Und heraus aus dieser Seite. Father took out of his side took his wife, new Eve, the church. Und aus seiner Seite heraus nahm er die neue Eva heraus, die Gemeinde. Do you understand how important it is? Versteht ihr, wie wichtig das ist? You don't know what I'm saying? Ihr wisst nicht, was ich the sage. The Bible. We have to do this. Ja, wir müssen das anschauen. Please open. Bitte, mach einmal. Open your Bibles. Öffne deine Bibel. The book of Genesis. Genesis, 1. Mose. Chapter 2. Kapitel 2. Verses 21 through 24. Vers 21 bis 24. Please read them out in German. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt. Nach, bitte, bin ich? Zweite, second. Two. Erster yeah, Mose 2. Chapter 2. Sorry. Verses 21 through 24. Okay, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und machte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhängen, und sie werden seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. 24. Did it say body out of my body? Hat es gesagt, Körper von meinem Körper? Flesh out of my flesh, maybe. Oder Fleisch von meinem Fleisch. Bones out of my bones. Knochen raus, Gebein von meinem Gebein. And that this is why you have to leave your parents. Und das ist der Grund, warum du deine Eltern verlassen sollst. Right? So open now, please, Ephesians chapter 5. Epheser Kapitel 5. And read just three verses eventually. Und vielleicht lesen wir nur drei Verse. Vers 29. Vers 29. Through 32. 33. It was Ephesians 4. 5. Epheser 5. 5. Verses actually 30 through 32. Okay, 30 bis 33. Listen carefully. Jetzt hör genau zu. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Von seinem Fleisch und von seinem Gebein. You hear it? Hört ihr das? Go on. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. You understand? Versteht ihr das? This whole part of the letter of to Ephesians, der ganze Brief vom Epheser, dieser in chapter 5, im Kapitel 5, is not about marriage. Der spricht nicht über Ehe. It is about our relationship with Christ as the church. Es spricht über die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. God created a marriage. Gott schuf eine Ehe. An institution of marriage. Eine Institution von Ehe. As the prophecy. Als Prophezeiung. For every generation. Für jede Generation. Look at this. This is the relation between a husband and his wife. Und das ist die Beziehung zwischen Mann mit seiner Frau. Between a man and a woman. Zwischen einem Mann und einer Frau. Why do we need this? Warum brauchen wir das? Why do we need healthy marriages? Warum brauchen wir gesunde Ehen? Why do we need them through every generation? Warum brauchen wir das in jeder Generation? To have this prophecy repeated. Damit diese Prophezeiung immer about wiederholt wird. Über was? About the new Adam and über his new Eve. Adam und die neue Eva. The everlasting marriage. Die immerwährende Ehe. Of the Lamb of God. Vom Lamm Gottes. Son of God. Dem Sohn Gottes. And his beautiful wife, und the Church. Seiner wunderbaren Frau der Gemeinde. You understand? Versteht ihr das? That's why anything that is trying to get in between them, Christ and the church. Das ist alles, was dazwischen kommt zwischen Christus und die Gemeinde. Is to be destroyed. Das muss zerstört werden. Is the work of devil. Das ist die Arbeit des Teufels. But the things, denn die Dinge, that are trying to get in between, wo ich dazwischen reinkommen will, are in disguise. Like hidden. Die sind versteckt. With masks. Mit Masken. These are devilish works. Das sind teuflische Werke. But appearing to be angels of light. Aber es erscheint so, wie wenn sie Engel wären, Engel des Lebens. You see, the new creation. Die neue Schöpfung. How much time do we have? Wir haben 10 minutes. Okay, let's be quick. Open another practical thing. Noch eine praktische Sache. Open the Second Corinthians. 2. Korinther. Chapter 5. Kapitel 5, Vers 17. 5, chapter 5, verse 17, and read it out in German. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Bin ich wieder vor. Ich bin im Galater. I'm sorry. Sorry. 2 Corinthians. Wo bin ich? Hier 2 Corinthians. Ja. Chapter 5. Verse 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, that's it, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. This is the essence of the new covenant, das ist, right? Das ist der neue Bund, das ist die Essenz des neuen Bundes. That we are the new creation. Dass wir die neue Schöpfung sind. Amen. Amen. But what about the rest of the sentence? Aber was ist mit dem Rest dieses Satzes? Is it a poetry? Ist das ein Märchen? What does it mean? Was bedeutet es? That if you are a new creation, for you everything old is gone. Dass wenn du eine neue Schöpfung bist, alles was alt ist, vergangen ist. And everything is new for you. Und alles ist jetzt neu für dich. In other places, Paul would say, for example, in anderen Orten würde Paulus zum Beispiel sagen, that for clean people, für reine Menschen, everything is clean. Ist alles rein. Remember? Erinnert ihr euch daran? So what does it mean? Was bedeutet es? You see, religion always divides the reality. Und die Religion teilt immer die Realität. Into sacrum and profanum. Saint reality. Also heilige Wahrheit. Holy reality. Heilige Wahrheit. And dirty reality. Die schmutzige Wahrheit. Normal reality. Die normale Wahrheit. Everyday reality. Jeden Tag Normalität. You understand? You don't. Versteht ihr das nicht? Because this is what you probably practice every day. Denn das ist wahrscheinlich, tun wir das jeden Tag. The religion will tell you. Die Religion wird dir sagen. That you have to divide your time. Dass du deine Zeit teilen musst. And to give some special time, und dass du eine spezielle Zeit to the Lord, dem Herrn geben musst. And then you are allowed to have your normal time. Und dann hast du die Erlaubnis, deine normale Zeit zu. Do you understand now? Versteht ihr es jetzt? No. Nein, das ist falsch. The whole time I have now is holy. Die ganze Zeit, die ich habe, ist heilig. Like how would it be possible? Wie wäre es möglich? To pray all the time for me. Den ganzen Tag zu beten. Wie wäre das möglich für mich? But the Bible says, pray all the time. Bete die ganze Zeit. Actually, it says, pray with no breaks. Das heißt, bete ohne Pause. How? Wie? You see, next thing, this special time for God. Das nächste ist diese spezielle Zeit für Gott. Has to be a special form of a prayer. Muss eine spezielle Art des Gebetes sein. That's why people you don't know how to pray in the toilet. Deswegen wissen auch Leute nicht, wie sie beten sollen auf der Toilette. You see, I am in my church constantly, all the time. Ich bin in meiner Gemeinde ständig, die ganze Zeit. What is the church? Was ist die Gemeinde? Remember what Reinhard preached? Dich, was Reinhard gepredigt hat. Whenever you have 2 or 3 people, vielleicht wenn du 2 oder 3 Menschen hast, gathered in the name of Jesus, die zusammenkommen im Namen Jesu, Jesus said, I am in the middle of them. Da sagt Jesus, ich bin in ihrer Mitte. This is the church, amen. Das ist die Gemeinde, amen. I am going to the bed. Ich gehe ins Bett. With my wife. Mit meiner Frau. I'm going to the church. Ich gehe in die Gemeinde. Seriously. Das ist, ich meine das ernst. I'm going to have the permission for sex. Ich habe die Erlaubnis für Sex. And look at them. Schau sie an. Have you ever had sex in the name of Jesus? Hattest du jemals Sex im Namen Jesu? No? Nein. Well then start, it's beautiful. Wenn noch nicht, ja dann fantastic. Dann fang an damit, es ist wunderbar, es ist fantastisch. What's going on now? Was ist jetzt los? What do you think, it is cursed? Meinst du, das ist verflucht? It is the holy of holies in your marriage. Das ist das Heilige vom Heiligsten in deiner Ehe. Come on, people. Hallo, Leute. Make love in the name of Jesus. Liebt euch im Namen Jesus. Then I wake up in the morning. Dann wache ich auch in der Früh. Already in the church. Bereits in der Gemeinde. So I open my eyes. Ich öffne meine Augen. I see my wife. Ich sehe meine Frau. By the side of the bed, our son. Seitlich am Bett unser and Sohn. Say Hallelujah, Jesus. Und ich sage Halleluja Jesus. And my wife is stop shouting in the name of Jesus. Und meine Frau sagt bitte hör auf zu schreien im Namen Jesu. We have the church already. Wir haben bereits die Gemeinde. You know all the time. Die ganze Zeit. She's out. I'm with you. Ich bin draußen. So, herausen, ich bin mit euch. With my friend Timex standing meine, over there. Mit meinem Freund, right? Der da drüben steht. All the time with brothers and sisters. Immer mit Brüdern und Schwestern. Remember this separate room that Jesus was talking about, where we supposed to go to pray. Wisst ihr, dieser besondere Raum, von dem Jesus redet, wo wir beten sollen, to have our personal um unser persönliches Gebet zu haben. For me, this is the toilet. Für mich ist das die Toilette. There's nobody with me over there. Da ist kein niemand mit mir dort drüben. And actually, I think this is what Jesus meant. Und ich glaube auch, dass Jesus das vielleicht so gemeint hat. For some of us. Für einige von uns. Look, you see how intoxicated we are? Seht ihr, wie wir vergiftet sind? Sometimes I am there for number two. Das, number two? Just say it. They will know. Tell me again. I didn't. I am there in the toilet for number two. Okay, ich bin jetzt dort auf der Toilette für die Nummer zwei. This is the best prayer time. Das ist die beste Gebetszeit. Look at my wife, she knows. Schau meine Frau an, sie weiß es. I'm sitting there, finally relaxed. Ich sitze dort, bin entspannt. And my wife again, in the name of Jesus, be quiet. Und meine Frau sagt wieder, in Jesu Namen, sei ruhig. Why? Because I sometimes speak openly and loudly to God. Und manchmal spreche ich öffentlich und lieblich zu Gott. This is my dead flesh. Aber das ist mein totes Fleisch. Killed. Getötet in my water baptism in the name of Jesus. In meiner Taufe im Namen Jesus. But my spirit is alive forever. Aber mein Geist lebt für immer. And never stops praying. Und er hört nie auf zu beten. Do we understand each other? Versteht ihr das jetzt? Look at any other thing. Schau auf the sex. I mean the gender. Ich sage jetzt, schaut auf alle anderen Dinge. Again. Die Sexualität. I know I have no time. Ich weiß, ich habe keine Zeit. Another part of adultery, of legalism. Aber ein weiterer Teil von Götzendienst, von Gesetzlichkeit. So I will say only one thing. Ich sage nur noch eine Sache. And come up here and fight with me. Und komm rauf und kämpf mit mir. Whoever wants to be. Wer immer mit mir kämpfen will. There is no one verse in the New Testament. Es gibt keinen einzigen Vers im Neuen Testament. No one verse. Nicht ein Vers. That would make a difference between a woman and a man in the church. Das kein einziger Vers, der einen Unterschied macht zwischen Mann und Frau in der Gemeinde. In the church. In der Gemeinde. We in Polish have over 20 hours of teaching about this. Wir haben in Polen über 20 Stunden Lehre zu diesem Thema. Every verse you can think about. Jeder Vers, über den du nachdenken kannst, is either misunderstood, wird entweder missverstanden, or specially, oder speziell, I mean willingly, oder absichtlich, translated really bad, schlecht übersetzt. Can I give the last example? Kann ich euch das letzte Beispiel geben? Because I know what some of you would say. What? Come on. Ich weiß schon, einige denken, okay, was ist da jetzt wieder los? We know, for example, the verses. Wir kennen vielleicht die Verse. Saying that a woman, die sagen eine Frau, cannot teach a man in the church. Darf nicht lehren in der Gemeinde. Right? Says openly. Das steht hier öffentlich. Where? Wo? Remind me, please. Erinnere mich bitte. Zeig's mir. First of Timothy, probably. 1. Timotheus wahrscheinlich. You are there? Second chapter. Look at this. It's going to be simple. Erster Second chapter. Zweites Kapitel. Verse 12. Vers 12. You have it? Could you read it, please? Yeah. In German. Again, 1 Timothy 2. 2. There you go. 12. 12. Thank you. Come on. Let's go. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Does it say it? Sagt es das so? I don't give a permission ich erlaube to you as a woman einer Frau nicht to teach a man. Einen Mann zu lehren. Is it here? No, it's not. Nein, so steht's no, nicht. It's not. You so see, es nicht da. There is this word in Greek da ist das Wort im Griechischen that should be always translated das immer übersetzt werden soll be careful now as a wife. Das heißt Frau. A wife. Eine Frau. Ehefrau. Yeah. Ehefrau, okay. And another word that then, should be translated und ein always und ein anderes as a husband. Wort, das immer sein, ein Ehemann. Sometimes. Manchmal. Sometimes. Manchmal. This word, a wife. Dieses Wort Ehefrau. Can be translated as a woman. Kann übersetzt werden als Frau. Only if it is clearly. Wenn, nur wenn es klar ist. Out of the marriage context. Außerhalb des Ehebundes. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? But if you have the marriage context, aber it is always wife and husband. Und wenn es im Ehekontext ist, ist es immer Ehefrau und Ehemann. Right? What context do we have welchen in here? Welchen Kontext haben wir hier? 13th verse. Im 13. Vers. A marriage. Adam also, and Eve. Also right? Bei uns ist es, 13. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. You see? It is about the relationship in the marriage and it has nothing to do with the church. Und das ist eine Beziehung in der Ehe und das hat nichts zu tun mit der Gemeinde. Totally nothing to do with the church. Sie hat überhaupt nichts damit zu tun mit der Gemeinde. You as a wife du als Frau should have a proper attitude toward your man. Solltest eine Einstellung haben, eine richtige zu deinem Mann. In your marriage. In deiner Ehe. It has nothing to do with the church and the order in the church. Es hat nichts zu tun mit der Gemeinde und der Ordnung in der Gemeinde. Are your eyes open? Sind deine Augen offen? You see, actually, now when I see it, I love it. Look at chapter 3. Und dann schauen wir Kapitel 3 an. And in chapter 3, verse 11, another, oh, it was supposed Kapitel to be. Kapitel 3, Vers 11. Yeah. Die Frauen soll ebenfalls ehrbar sein und nicht verleumderisch, sondern nüchtern und treu in allem. Verse 11, see this? Yeah. Suddenly it says something about deacons' wives. You see this? Und hier steht etwas über die Frauen von den Diakonen. Show me, 3. This is 11. 11. What is die Frauen? That means their wives. You see? Anytime you see something like this in the Bible, it is added, it is not in the original text. Und jedes Mal, wenn sowas dazugefügt ist, so wie die Frauen, so steht es ist hinzugefügt und nicht im Originaltext. Why they have to manipulate the translation warum like this? Warum müssen sie die Übersetzung so manipulieren wie das hier? Thank you. To make you think, damit du glauben sollst, that this verse dass diese Verse is trying to say something about deacons. Wives. Ah, dass dieser Vers etwas sagen soll über die Frauen von Diakonen. But if you read it in Greek, aber wenn du es auf Griechisch liest, it actually says that male deacons, das sagt es, dass männliche Diakone, should look like this, and you have the list of their values. Die sollen so und so aussehen, und da haben wir eine Liste von den Werten. And this 11 verse is saying, und dieser Vers 11 sagt, that the same is with female deacons. Und dasselbe ist mit weiblichen Diakonen. It is not about wives of deacons. Und es ist nicht die Frauen von Diakonen. There is no marriage context in here. Da ist kein Ehekontext da drinnen. You could be as a woman a deacon in the first church. Du konntest in der ersten Gemeinde ein Diakon sein als Frau. A prophetess in the first church. Oder ein Prophet. A so-called bishop in the first oder church. Oder ein sogenannter Ältester in der Gemeinde. And also we have many examples. Und so haben wir viele Beispiele. Of female. Of weiblichen. Apostles. Aposteln. I could go on with this like that. More and more and more. Wir könnten da weitermachen und weitermachen. I'll finish here. Aber ich werde reading jetzt out Schluss with machen. You. Mit, wir lesen noch. You read out with us. Oder ihr lest mit uns. Open please Colossians. Wir öffnen Kolosser. And remember, is it about time? There is no special day, no special hour. All hours, every minute belongs to the Lord. Und was Amen. Die Zeit betrifft, es ist alles, die Zeit, alles gehört dem Herrn. The same goes with your money. Und dasselbe ist mit deinem Geld. With your property. Das ist mit deinem Eigentum. 10% of your money goes to the Lord, and what about the rest? 10% deines Geldes gehen zu Everything Herrn. Everything is his. Was ist mit dem Rest? Alles, Everything is his. Alles gehört ihm. So keep it with you. Also behalte es. And decide what to do with the money. Und entscheide, was du tust mit dem Geld. Don't give it to the specialists. Gib es nicht den Spezialisten. You're the specialist. Du bist der Spezialist. The same goes with your body. Dasselbe ist mit deinem Körper. With your clothes. Mit deinem Gewand. With your passions. Mit deinen Leidenschaften. With your work. Mit deiner Arbeit. With your jobs. Mit deinem Beruf. With everything. Mit allem. Whatever is trying to be taken out as a special, sacred thing is the legalism and adultery. Alles, was herausgenommen wird aus dem, als spezielle Sache, das ist Gesetzlichkeit. Colossians 2, Kolosser 2, Vers 16 through 19, and we will finish with this. Und dann hören wir damit auf. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke, die Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Verse 17, you see this? Vers 17, seht ihr das? The body belongs to Christ. Der Leib gehört Christus. The rest, der Rest is crap. Ist Mist. The rest is crap. Der Rest ist Mist. What is the holy day? Saturday, Sunday? Was ist der heilige Tag? Samstag, Sonntag? Can you eat blood? Kannst you cannot. Kannst du Blut essen? Nein. How long have you fast? Wie lange hast du gefastet? You have to fast. Du musst fasten. All them things. All diese Dinge. It is fleshly. Es ist fleischlich. False religion. Falsche Religion. Taking you from the healthy relationship with Christ. Nimmt dich heraus aus der gesunden Beziehung mit Christus. Church, go back Gemeinde, to your husband. Geh zurück zu deinem Ehemann. Thank you. Danke.